Du meinst in deinen Texten, dass du jeden fix und wegen Bitch will reden. Ich esse Mikros, die du vor dein Schädel kriegst. In diesem Part wird dein Rap gefickt, die Frauen in den Arsch. Bringst keine Rapper zu Fall, du bist so grauner für die Charts. Ich rap in der Pathologie, ich steck dich in einen Leichensack. Ruhrpott, das heißt, ich schmeiß dich in irgendeinen Seitenschacht. Jeder hat Respekt vor dir, du hast sogar Bleifäuste. Doch wenn du mich ficken willst, dann ist im Keller voller Salzsäure. Es hat wirklich keiner dran geglaubt, dass wir mal Hits bringen. Weil die meisten Rapper nach wie vor wie ein Witz klingen. Ich geb nen Fuck auf deine Base, du willst den Pio schlagen. Ich komme der Penner zuvor und erwürge dich mit dem Mikrokabel. Es ist kalt und grau, wenn du nachts in den Wald schaust. Ich dich im Wald pack und dann kalt mache, wird dein Leben zum Albtraum. Esti, sag was das, ich sag, guck, jetzt muss der Fraggle rennen. Denn ich baller mit Lines, die deinen Schädel sprengen. Ruhrpott! Esti und Bio, wir bleiben die Nummer 1. Einfach unerreicht, weil du Punk unten bleibst. Wir sind am Mic souverän. Es wird Zeit zu verstehen, du wirst am Mic untergehen. Esti und Bio, wir bleiben die Nummer 1. Einfach unerreicht, weil du Punk unten bleibst. Wir sind am Mic souverän. Es wird Zeit zu verstehen, du wirst am Mic untergehen. Tja, Bio hier. Ey, Sonics, bist du echt der Meinung, Alter? Du bist der Beste und hast jeden gefickt, Alter? Ganz ehrlich, du kannst doch nicht mal ein Part durchrappen und machst 4-4-4-4. Ja? Opfer, einfach Opfer, Alter. Aber du hast immer einen vergessen, ja? Du hast immer einen ausgelassen, ja? Und ich weiß doch warum, Alter. Ja, du hattest Schiss vor dem, Alter. Du hattest Schiss, dass wenn du den disst, dass er dich kaputt disst. Aber jetzt ist es soweit, Alter. Du hast ihn nicht gedisst, aber er disst dich jetzt und er disst dich kaputt, Motherfucker, Alter. Ja, du weißt gar nicht, was mit dir geschieht, Mann. Zieh dir die Scheiße rein, Mann, und du bist platt. Cheer, brrr, SD1. Yeah, 2011. Köter Mentalität, du Affe, davon hast du keinen Plan, das ist so und so, weißt du? Sonix meint, er wär ein Monsterblacker, Motherfucker, wenn du bedenke, du wohnst noch bei Papa. Und du meinst, ich will dich featuren, noch niemand featuret dein Niemand, da niemand dich, niemand irgendwann in Liedern featuren würde. Und du bringst Rapper zu Fall mit deinem Part, was du nicht sagst. Du denkst, du bist cool, Savage, doch du bist nicht mal Gas, du bist nicht mal ein Star. Also fick dich, das war's. Ich bin auch kein Star, trotzdem fick ich dich mit Bass. Bitch, was? Ich habe gehört, du willst den Dio schlagen. Er kommt mit dem Mikrokabel, während ich dich mit dem Mikro schlage. Und du kommst mir an mit Wiggity Wiggity Rap. Will dir die Kiddies weg? Jeden von ihren behinderten Tracks, den mittelbehinderten Keks. Opfer erwarten, Chancen zu haben. Ende bei der Versuch ist zu wagen. Ohne Erbarmen von besoffenen Schinken getroffen im Graben. Ich spit nicht wie du, fick deine Crew. Den Opfer siehst deine Mama beim Ficken zu. Und du denkst, du hast Rippus im Blut, versteige meine Wut, das ist nicht gut. Und deshalb zeig ich dir Keck, wie scheiße du rappst, begreif es jetzt. Bist du im Stress, bist du von den beiden übertreibenden Double Time Rhymen im Exhibit. Und ich gebe dir Pen einen Uppercut, dass selbst deine Mama klatscht, weil sie seit Jahren mal wieder etwas zu lachen hat. Denn ich mache dich Penner platt, so wie ein Blatt ist noch platter Tatat. Deine Zeit läuft ab, wenn ich will, setz ich dich heute Schachmatt. Dein Rap ist so billig wie am Bahnhof die Schlampen. Hast keine Ahnung, denn du bist planlos und kannst nur 15-jährige Kiddies pumpen. Egal, SC und Pio schreiben weiter Geschichte, weiter mit Eifer am Spritten, weiter die kleinen netten Weiber vernichten. Euch helfen keine Geschichten, in SC und Pio rippen, so wie Henker die richten. Biatch.